Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Frequency mit Christian Grasse, hallo. Auch diesmal wieder freie Musik aus dem Netz, die es auch nur dort gibt. Das muss jedoch nicht so bleiben, denn das Schöne ist, dass ihr alle Songs dieser Sendung nicht nur herunterladen, sondern sogar weitergeben dürft. Zum Beispiel auch dieses Stück hier, Love Lone Robot von Spondy. Spondy, eine siebenköpfige Band aus einem kleinen Nest irgendwo in Idaho, USA. Musikalisch ist die Band jedoch alles andere als provinziell. Beach Boys, Belle and Sebastian und Apples in Stereo nennen Spondy als ihre größten Einflüsse. Diese Mischung kommt besonders gut in folgendem Song rüber, wie ich finde. Some Say She's Evil. She loves. Some Say She's Evil von Spondee, zu finden auf ihrer selbst betitelten EP. Diese erschien erst kürzlich bei dem mexikanischen Netlabel Pony Republic. Links dorthin und zu allen anderen Songs dieser Sendung findet ihr im BYTE-FM-Blog unter bytefm/blog. Von der US-amerikanischen Provinz machen wir nun einen Sprung in die norddeutsche Provinz. Dort hat nämlich die folgende Band ihre Wurzeln, Anouis. eines der eher poppigeren Stücke ihres Albums Beds and Dishes von Anouise oder Anouise oder Anouar. Treehouse Whispers heißt auf jeden Fall das aktuelle Album des Gespanns rund um Anne Bayer und Lars Kranholt. Erschienen ist das Ganze bei Aerotone, einem kleinen und sehr feinen Netlabel, das sich den melancholischen Klängen verschrieben hat. Das haben auch Anouise, obwohl der eben gehörte Song für ihre Verhältnisse fast schon ausgeflippt gut gelaunt klingt. Das wird mit dem nächsten Stück jedoch sofort wieder relativiert. You Homecall von Anouiz. Zu finden ist diese Perle frei im Netz. Links dazu wie immer am ByteFM-Blog, wo ihr auch den nächsten Song finden könnt. Hide and Seek von Volumina. Sieg von Volumina. Dahinter verbirgt sich ein gewisser Benjamin Zett aus Mexiko. Sein Debütalbum bot er dem kanadischen Netlabel Peppermill Records an. Und somit ist die Musik für jeden ganz legal und kostenlos im Netz zu haben. Und diese Offenheit findet sich auch im Albumtitel wieder. This is our home, please come in, heißt das gute Stück nämlich. Kurz nach diesem Album erschien ein weiteres bei Peppermill Records, fast schon eine Doppelrelease sozusagen. It's Circular von Sky Barstow. Hier hören wir daraus ein Stück, und zwar Diver City. Mhm. to reenact, fighting only artifacts. The fact that maybe it's not that we should be looking for. We float around and hang around each other's gardens and dip our toes in the pond. But me, myself, is always forever reaching. As I heard one say that a baby is gone, we seek and not our next to cheek. Me, I love with diversity. FM. Eben gehört Audio Rape von New Wave Syria, einem Lo-Fi-Elektropop-Duo aus Slowenien. Hört man auch nicht alle Tage. Hello Yes heißt ihre Debüt-EP. Erschienen ist dieses ja angenehme Gewusel, sag ich mal, bei Cheaptunes Records, einem DIY-, CDR- und Netlabel. Das heißt, die Musik gibt's entweder für lau im Netz oder optional als schicke, handgemachte CD. Und wo wir schon bei Lo-Fi, handgemacht und Gewusel sind, da kommt der nächste Künstler genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn alle drei Attribute hat der folgende Musiker nämlich nicht nur verinnerlicht, sondern auch geprägt. Die Rede ist von Daniel Johnston. I Had a Dream von Daniel Johnston. Erschienen ist dieser Song ursprünglich im Juli 1982 auf Kassette bei Stress Records. Don't Be Scared heißt das Album. Das Free Music Archive hat nun eine Live-Version auch im digitalen Raum verewigt. Im Free Music Archive gibt es, wie der Name schon sagt, ein Archiv voller freier Musik. Das internationale Projekt bietet vor allem Live-Aufnahmen von etablierten Independent-Künstlern, darunter eben auch Daniel Johnston. Nun folgt ein kleiner, beziehungsweise ein ganz schön großer musikalischer Bruch, denn von Lo-Fi geht es jetzt hin zu jazzigen Trip-Hop-Klängen, und zwar gleich im Doppelpack. Einmal von Neen Vox aus Russland und von den italienischen Trip-Hoppern Black Era.

Fleur mit seinem Remix des Stücks Happiness im Original von Minoceros. Auch wenn der Titel es beabsichtigt, wirklich glücklich und fröhlich klingt das noch nicht. Mal schauen, ob sich das bei den nächsten beiden Stücken ändert, denn es folgt Dub und Professor Click typischer Breakbeat-Pop. Den Auftakt geben wir doch erstmal Bandulu Dub mit Long Hair Man, womit wir ja die fast schon obligatorische Fresh Pope Records Veröffentlichung abgedeckt hätten. Denn bei dem französischen Netlabel erscheint nämlich fast pünktlich zu jeder Sendung, dieser Sendung hier, ein neues Album. We'll be right back. Professor Click mit Moth Returns von seinem 2008er Album Guns Blazin'. Ein gewisser Mike Elts steht hinter diesem Projekt. Der kommt aus Chicago, ist aber in gewisser Weise auch in Deutschland vertreten, zumindest virtuell. Denn seine Musik erscheint bei dem Kölner Netlabel Rack 72, das sich nach eigenen Angaben mit IDM Breaks und Downtempo auseinandersetzt. Ein solcher Genrefokus ist ja mehr oder weniger typisch für ein Netlabel. Den weiteren Beweis tritt das Lost Children Netlabel an. Das spezialisierte sich auf instrumentelle und experimentelle Rockklänge. Das zeigt auch, wer die aktuelle Release des britischen Labels A Musical Study of Vicious Flying Insects heißt, die neue EP, und zwar von den Double Handsome Dragons. Und damit verabschiede ich mich. Bleibt nur noch der Hinweis auf das ByteFM-Blog, denn dort findet ihr alle wichtigen Links der Sendung. Diese führen euch zu der Musik, die ihr wie immer ganz legal und kostenlos herunterladen und auch weitergeben könnt, wenn ihr wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss.